Nähe, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Drückt mich auch, komme her, drohet man mir. Soll doch trotz Kreuz und Pein dies meine sein. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Bricht mir wie Jakob dort nach Taucherei, find ich zum Ruheort nur Stein. Bist auch im Traume hier, mein Sehnen für und für. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Geht auch die schmale Bahn aufwärts gar steil, führt sie doch Himmel an zu unserm Heil. Engel so licht und schön warten in sel'gen Höhen. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu ist dann die Nacht vorbei, leuchtet die Sonne, weih ich mich dir aus neu vor deinem Thron. Baue mein Bethel dir und jauchz mit Freuden hier. Zu dir ist mir auch ganz verhüllt dein Weg all hier, wird nur mein Wunsch erfüllt, näher zu dir. Schließt dann mein Flügel auf, so.